Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Und wir können uns jetzt wieder unterhalten, heute Abend offenes Talkradio, freie Talkradio-Show. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, über welches Thema auch immer, über was auch immer, meine Telefonnummer 0180 5678 111. Luise, 54 Jahre alt. Ja, hallo, guten Abend, Domian. Ja, schönen guten Abend, guten Morgen. Ja, ich freue mich, mal mit dir zu sprechen. Ja. Und finde deine Sendung auch gut. Danke. Und ja, du bist eigentlich der Einzige, mit dem ich über ein für mich heikles Thema sprechen möchte. Mhm. Ich habe bisher niemanden gehabt, mit dem ich darüber sprechen kann. Ja. Und ja, wie fange ich am besten an? Irgendwo. Ja, ich habe auch ein, ich fühle mich identisch mit Hillary Clinton. Ich habe auch so ein kleines Bild zu Hause. Mhm. Ich habe bei einer Aufräumaktion Videos gefunden, wo er der Hauptdarsteller ist, mit seinen jeweiligen Gespielinnen. Also man kann auch Pornos dazu sagen. Wie lange bist du verheiratet? Über 30 Jahre. Über 30 Jahre. Ja. Und du hast es zufällig beim Aufräumen Videos gefunden. Rein zufällig. Wo hast du die gefunden? In seinem Arbeitszimmer. In seinem Arbeitszimmer. Wie kam es dann dazu, dass du gedacht hast, na, die gucke ich mir mal an? Weil die komische Aufschriften hatten, wie Prozedur, Special und dergleichen. Wo genau im Arbeitszimmer hast du die gefunden? Hast du gewühlt oder war es zufällig? Es war eigentlich zufällig, weil ich alte Videos sehen wollte, mal nachts. Irgendwelche Spielfilme oder was? Ja, nee, Filme über Ferien und dergleichen. Ach so, die er da auch aufbewahrt. Ja. Und dann hast du gesucht und die sind dir in die Hände gefallen. Ja. Und diese Aufschrift hat dich stutzig gemacht. Ja. Und dann hast du das Ding eingelegt und dich traf der Schlag. Ja, das was, kann man was, wohl sagen. Was genau hast du gesehen auf dem Video? Ja, ja, Bumsen live. Mhm. Mit also dein Ehemann mit einer Frau oder mit mehreren Frauen? Es waren mehrere. Es waren mehrere sogar. Achso, ja, es waren mehrere Videos, aber jeweils mit einer Frau immer. Ja, mit verschiedenen. Ne? Kanntest du die Frauen? Nein. Waren es junge Frauen? Nein, jeglichen Alters. Mhm. Also das, ja, ich muss dir ja nicht sagen, wie mich das geschockt hat. Ich war wie gelähmt. Mhm. Waren das Videos, die so von einer Standkamera ausgemacht worden sind? Sagen wir mal versteckte Kameras. Die Damen wussten nichts davon. Ach so. Nur er wusste das. Das sah man auch an seinen Gesten und er hat sich auch mal augenzwinkernd oder erhobener Daumen sich selber zugejubelt, glaube ich. Hast du dir das ganze Material angetan? Nein. Nein. Nein, habe ich nicht. Aber was mich am allermeisten geschockt hat, irgendwann, also, dass ich in der Nacht nicht schlafen konnte, war auch klar. Und dann habe ich noch mal eine Kassette genommen, habe die dann von Anfang an laufen lassen. Und das war der größte Schock, den ich also nach mehreren Schocks, die ich eigentlich schon in meinem Leben hatte, auf einmal bin ich auch da drauf. Wie das? Ja, da hat er, ich sah nur erst das Schlafzimmer, also unser Schlafzimmer. Mhm. Und dann war ich erstmal geschockt, da habe ich gedacht, hier herrscht doch eigentlich die Vereinbarung, dass niemand hier mit ins Haus kommt. Mhm. Und auf einmal stelle ich dann fest, dass ich das war. Das heißt, euch, euch hat er beim Sex auch gefilmt? Genau. Diese anderen Filmszenen, die haben nicht in eurer Wohnung stattgefunden? Nein. Nee. Mhm. Nein. Und das war also für mich fast noch schlimmer als das andere, weil das für mich also ein wahnsinniger Vertrauensmissbrauch war. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll oder wie ich mit ihm darüber reden soll. Wo war denn dein Mann eigentlich, als du das dir angeschaut hast, die Nacht? Der war nicht in Europa. Also geschäftlich unterwegs? Ja. Mhm. Seid ihr euch denn bisher in eurer langen Ehe immer treu geblieben? Oder gab es da schon die eine oder andere Krise, auch wegen anderer Frauen, ist von seiner Seite aus gesehen? Doch, natürlich. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass er also nicht treu sein kann. Mhm. Und wann hast du es festgestellt? Wie lange liegt es zurück? Ach, wie lange liegt das zurück? Vermutet habe ich das ungefähr seit 10 Jahren, wobei ich aber heute definitiv weiß, dass das von Anfang an so lief. Von Anfang an? Ja, nur all die Jahrzehnte. Denke ich mal. Mhm. Denke ich mal. Hat er denn irgendwann da auch mal was Bekennendes zugesagt? Nein, das ist ja das Schlimme. Er hat es immer abgestritten. Ich hatte letzte Woche oder die Woche davor schon versucht, dich anzurufen, weil mir einfach der Gesprächspartner fehlt und du das ja alles sehr objektiv siehst. Naja, ich sehe es halt auch aus meiner Sichtweise. Neutral, ja. Und Luise, ich meinte gerade, muss es nur mal los. Ja, ich meinte gerade die Frage auch, hat er denn schon mal dazu sich bekannt, dass er eine andere Freundin hat? Nein, das immer nicht. Abgestritten. Das immer abgestritten. Nein, nie. Jetzt hast du diese Pornos entdeckt. Ja, den einen, wo ich also mit drauf bin, den habe ich ja behalten. Den habe ich konfisziert, wie man so schön sagt. Gebe ich rücklich auch nicht raus. Und dann tauchte seinerseits am Wochenende die Frage auf, ich hätte was entwendet. Aha. Dann habe ich natürlich gefragt, was er genau meint. Ja, und dann sagte er, es ging also um ein privates Video, das wäre sein Eigentum und seine Privatsphäre und was weiß ich. Aber da war das Thema doch auf dem Tisch. Hast du denn da nicht ausgepackt und hast gesagt, hier, pass mal auf, ich habe alles gesehen? Ja. Hast du gesagt? Ja. Und? Ja, da geht er dann cool drüber weg und macht die Tür zu und geht. Na, das ist ja ein toller Mann. Ja, ich weiß, mittlerweile, ja. Wie, er geht cool drüber weg? Er macht Pornofilme mit anderen Frauen? Ich werde noch beschuldigt, ja. Dass ich sowas überhaupt entwende. Achso, weil du das heimlich weggenommen hast. Du bist jetzt schuld daran. Ja, genau. Und er nimmt auch keine Stellung dazu, dass du wieder deines Willens auch aufgenommen worden bist. Das habe ich ihm auch vorgeworfen. Sagt er auch nichts. Das ist ein Vertrauensmissbrauch. Man kann mich wenigstens vorher fragen. Ich muss ja die Möglichkeit haben, ja oder nein dazu zu sagen. Was empfindest du denn diesem Mann gegenüber noch? Der hat ja nun dein Vertrauen radikal zerbrochen. Ja, ich weiß nicht. Ich sitze hier in meiner Höhle und weiß nicht, was ich machen soll. Ist er wieder unterwegs im Moment? Nein, der ist in seinem Zimmer. Der schläft. Wie ist denn euer Leben überhaupt so in den letzten Zeiten verlaufen? Würdest du dieses eine Liebesbeziehung noch nennen? Nein. Ich kann ihn nicht mehr sehen eigentlich. Ich kann auch mich nicht mehr mit ihm in einem Raum aufhalten. So schlimm ist es. Ja. Jetzt denkt natürlich wahrscheinlich jeder und ich auch an ein ganz bestimmtes Wort, an einen Begriff, nämlich Trennung. Ja, aber wie? Man hat sich doch auch in den ganzen Jahren etwas aufgebaut und alles, was da ist und so, ja gut, da wirst du vielleicht sagen oder jeder wird sagen, das sind alles materielle Werte. Aber Luise, du wärst nicht die erste Frau in deinem Alter, die diesen Schritt macht und die es dann auch wieder schafft, alleine Fuß zu fassen. Und mit 54 nochmal, das ist ja noch kein Alter, nochmal einen Neuanfang wagt und vielleicht auch dann wirklich schafft. Ich meine, was ist denn die Alternative? Ist die Alternative Ja, aber warum geht, er müsste doch gehen eigentlich. Delegier doch die Verantwortung nicht an ihn. Du bist so gekränkt worden und so verletzt worden. Du musst jetzt auf den Tisch hauen und du musst jetzt entscheiden. Es geht jetzt um dein Leben. Es geht nur allein, dass du dein Leben ins Reine kriegst und dass du wieder ein schönes Leben führst. Im Moment führst du kein schönes Leben. Nein. Das kann ich mir gut vorstellen, wie du die Situation da schilderst. Da gibt es eigentlich nur eine einzige Lösung. Raus. Trennung. Räumliche Distanz von diesem Mann. Ja. Mit all den Problemen, die damit verbunden sind, die wir jetzt gar nicht hier lösen können. Das ist mir völlig klar. Aber die Grundrichtung muss sein, wenn es auch schwerfällt und wenn das vielleicht auch eine ganze Weile dauert, aber weg. Jeden Tag einen Schritt weiter. Ja, ich glaube, du hast recht. Such dir Leute, die dir dabei helfen, geht's einem an? Nein, habe ich nicht. Ich mag, ich bin auch so jemand, ich habe in meinem Leben schon viele schlimme Situationen bewältigen müssen. Ich kann aber mit Leuten, die, und wenn es auch Freunde sind, ich kann mit denen da nicht drüber reden. Vielleicht will ich es auch nicht, weil ich bin so stark, dabei bin ich eigentlich im Moment ein Häufchen Elend, ja. Das mag ich auch. Aber das ist auch nicht schlimm. Das ist ja auch ganz verständlich, wenn man so etwas erlebt hat, wie du es erlebt hast. Aber du hast mich jetzt auch angerufen. Das ist ja auch schon mal ein erster Schritt. Ja, aber du bist... ich bin weit weg. Ja, du bist neutral. Weit weg, du kennst mich nicht. Gut. Aber du kennst die Situation nicht. Aber du kannst dir ja vielleicht auch einen Menschen suchen, der dich da ein bisschen berät, der dir fremd ist, eine neutrale Person aus dem psychologischen Bereich. Du kannst dir einen Rechtsanwalt nehmen für all die rechtlichen Dinge, die zu klären nötig sind. Ja. Ich habe noch eine Frage zu diesen schrecklichen Videos. Hast du da deinen Mann erlebt, sexuell erlebt, wie du ihn noch gar nicht vorher kanntest mit den anderen Frauen? Nein. Also das war so die alte. So kannte ich ihn, ja. So kanntest du ihn. Er hat mit den Frauen also nichts anderes gemacht als das, was er mit dir auch macht. Ja, bis auf vielleicht Dinge, wo ich Nein gesagt habe. Ne? Mhm. Aber er ist mir, sagen wir mal, die Frauen sind alle austauschbar gewesen. Mhm. Ich hätte das auch sein können. Also da ist er mir nicht fremd gewesen. Fremd in Anführungsstrichen. Ja. Luise, für die psychologische Seite würde ich dir gerne nochmal meine Psychologin jetzt anbieten zum Gespräch. Ja, weil ich bin wirklich in... Ich könnte jetzt rübergehen und ganz was Schlimmes machen. Ne? Na, das sollst du nicht tun. Nein, eben, genau. Ich schlage vor, du wirst jetzt von meiner Psychologin, der Petra, gleich angerufen, du legst auf und die Petra ruft dich gleich zurück. Oh ja. Dann könnt ihr schon mal diesen ganzen emotionalen Hintergrund nochmal ein bisschen eingehender besprechen. Und nochmal ausdrücklich meine Überzeugung, trenne dich so schnell es geht von diesem Mann und denke an dich und dein Leben und deine Zukunft. Ja, ja. Von Herzen alles Gute, Luise. Ja, danke für das Gespräch. Alles danke. Gute. Tschüss, Luise. Tschüss. 1:11, 30 Sekunden und wir machen weiter mit Brigitte. Und Brigitte ist 47. Genau. Ja, hallo Brigitte. Hörst du mich? Ja, wunderbar. Ja, es ist ganz komisch, weil ich, ja, okay. Also du siehst mich im Fernsehen und... Gut, also ich habe jetzt gerade das Gespräch von meiner Vorrednerin gehört. Ja. Das hat mich ziemlich schockiert. und vielleicht sogar, nochmal einfach bestimmt in dem, was ich so denke. Also ich... Was denkst du denn? ...habe, ja, noch nie in meinem ganzen Leben, ich bin 47, richtig echten Sex erlebt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das ist. So, ja, weiß ich nicht. Wie kommt das? Weiß ich auch nicht. Bist du denn, hast du auch noch nie eine Beziehung gehabt? Eine Doch, Freund? Natürlich. Doch. Also ich habe mehrere Beziehungen gehabt und... Wie lange dauerten oder währten denn diese Beziehungen? Die dauerten immer über sehr viele Jahre. Ich denke aber, ich denke, der Ursprung ist da ganz vorne. Da, wo ich klein war, also jung war, so pubertierend und meine Mutter kommt aus so einem, irgendwie weiß ich nicht, Ländle, wo alles so ganz, wie fast in der Türkei, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Mit der Jungfernschaft geht man halt in die Ehe und so. Und ich war halt irgendwann mal, 1900 irgendwann, also ich bin 51 geboren und sagen wir mal, in den 60ern, es war schon in den 60ern, kriegte ich erstmal diese ganze 60er-Jahre-Bewegung mit. Ja eben, das war ja noch eine sehr freie Bewegung. Ja, das war aber auch etwas, was für mich ganz schockiert hat irgendwie. Weil ich kam ja aus einem total verklemmten klitzekleinen Elternhaus, ja. Also nichts ging, ne? Jetzt sag mir doch mal, Brigitte, du hast das gerade erzählt, dass du in langjährigen Beziehungen warst. Hast du denn dann mit deinen Partnern keine Erotik gelebt und keine Sexualität gelebt? Doch, schon. Wie weit ging es denn? Nein, pass auf, Domian. Ich denke, du musst mal am Anfang anfangen. Das war eben da, wo ich 15 war. Ja? Da hatte ich meine erste sexuelle Beziehung und die lief eigentlich folgendermaßen ab. Der Partner, Freund, den ich damals hatte, der, sage ich jetzt mal, spielte in einer Band, den fand ich natürlich ganz toll, ja, so als Teenie-mäßig habe ich den angeschwärmt und dann ging es ihm halt darum, wirklich an dem und dem Tag sollte es jetzt stattfinden, nämlich meine Entjungferung, und es war irgendwie, ich war so, ich kann heute noch nicht mal richtig wirklich darüber reden, weil das schräg war, es war einfach schräg, ich wusste ja gar nicht, worum es eigentlich wirklich ging. Also warst du null aufgeklärt, du wusstest überhaupt nicht, was abgeht. Na, ich wusste schon, was da abgeht, wenn man miteinander schläft, aber ich wusste nicht um die Gefühle. Also daraus schließe ich, dass dieser erste Sex für dich völlig belanglos war. Du nicht der empfunden. War schrecklich. Ja. Der war ober schrecklich. Erzähle mir trotzdem, was ich gerade gefragt habe. Was hast du denn mit deinen Partnern immer im Bett gemacht, mit denen du langjährig zusammen warst? Das, was die irgendwie wussten, so. Also es gab schon einen Geschlechtsverkehr, es gab... Ja klar, natürlich, es gab seit vielen Jahren es gab Geschlechtsverkehr. Es gab Koitus, ganz, ganz klassisch, aber du hast nichts dabei empfunden, das ist das Problem. Null, zero. Ganz, gar nicht zero. Du hast auch noch kein Mal mit deinen 47 Jahren einen Orgasmus erlebt. Für mich selber schon. Für dich selber schon? Ja. Das ist ja schon mal toll. für mich selber. Ja, ich meine, es gibt Frauen, die auch in deinem Alter das selbst noch nicht erlebt haben. Nee, das an mich kann ich das schon. Aber das ist ja natürlich etwas, doch nicht so erfüllend, ne? Wie erklärst du dir das, dass du dich dann bei einem Mann, den du, ich gehe mal davon aus, dass du auch mit deinen Partnern, mit denen du zusammen warst, dass dich da eine Liebesbeziehung verbunden hast, dass du dich da nicht so hast hingeben können? Es war eigentlich immer fremdbestimmt. Also ich weiß es ehrlich gesagt bis zum heutigen Tag noch nicht, wie es ist. Also... Bist du sicher, dass du heterosexuell bist? Nein, das weiß ich nicht. Das habe ich auch ausprobiert. Ich habe auch das andere, weil ich das wirklich dann auch irgendwann gedacht habe. Weil ich gedacht habe, wenn ich das mit Männern scheint nicht so als schön erleben kann, vielleicht bin ich ja eben anders gepolt und habe dann auch mit einer Frau geschlafen. Und das war es auch nicht? Nein, das war es auch nicht, weil ich denke, weil das einfach so erklärtermaßen war. Also nicht irgendwie eine Gefühlsgeschichte, das war eine Freundin von mir, von der ich wusste, dass sie eben lesbisch ist. Und wo ich gesagt habe, komm, probier das mal mit mir aus. Aber du hast gerade so ein Stichwort gesagt, das war immer fremdbestimmt. Hast du diesen Männern, mit denen du zusammen warst, hast du mit denen darüber geredet? Hast du denen das so auch ganz offen erzählt wie mir jetzt? Nein. Warum nicht? Eine gute Frage, weiß ich nicht. Wenn man jemanden liebt, muss man das erzählen. Ja, das ist immer so ein Spruch, weißt du? Doch, das ist kein Spruch. Wenn du wirklich echt mit jemandem zusammen bist und dich mit jemandem nicht nur irgendwie, durchaus Dinge verbinden, das weiß ich nicht. Ja, ich habe da sicherlich meine Probleme. Okay, also Brigitte, das ist für mich das oberste Kriterium, wenn ich liebesmäßig mit jemandem verbunden bin, dass ich dem wirklich radikal alles erzählen kann. Gerade auch die Dinge, die mir am schwersten fallen, mit denen ich die großen Probleme habe. Das zeugt ja gerade von Liebe. Das macht Liebe aus. Das ist sicherlich richtig, Domian. Und ich schätze dich, also unter anderem auch für die Art und Weise, wie du deine Sendung hier führst. Aber es ist dennoch manchmal ein Spruch. Ich kann manchmal aus meiner Haut nicht raus. Und ich spüre dann schon, aber ich weiß nicht, was mich hindert. Du vermisst etwas, ne? Ist das so? Vertrauen. Also ich denke einfach das Vertrauen. Nee, ich meine, du vermisst auch diese Erfahrung. Deute ich das richtig? Nämlich diese Erfahrung, dass du mit einem Mann zusammen eine erfüllte Sexualität erleben kannst. Vermisst du das? Ja, natürlich. Die habe ich ja noch nie gehabt. Ja. Also es ist eine rhetorische Frage. Ja, ja. Bist du im Moment in einer Beziehung? Wie bitte? Bist du im Moment in einer... Ja, ich bin seit 10 Jahren jetzt verheiratet. Seit 10 Jahren verheiratet. Mhm. Und du hast mit deinem Mann noch nie ganz offen darüber geredet. Mhm. Und dein Mann denkt immer, dir geht es gut, wenn ihr miteinander schlaft. Nein, das denkt er nicht. Das denkt er nicht. Der spürt schon, dass es nicht passt. Liebt dein Mann dich? Ich denke schon, ja. Liebst du deinen Mann? Ich denke nicht. Warum bist du mit ihm zusammen? Das hat eine Geschichte. Ja, Führt zu weit, meinst du jetzt? Ja. Schwierige Situation, Brigitte. Stimmt. Ich sage das jetzt wirklich aus ganz voller Überzeugung. Ich glaube ganz sicher, dass du das nicht alleine schaffen kannst, aus diesem Kreisel herauszukommen. Ist mir klar. Warum hast du, du bist eine sehr eloquente Frau, warum hast du bisher noch nicht diesen Weg beschritten, nämlich zu einer Psychologin zu gehen, zu einem Therapeuten? Da war ich schon. Das hat nichts genutzt? Nein, ich war bei einer Psychologin aus anderen Gründen und habe nicht dieses Thema, beziehungsweise als ich da in der Therapie war, genau dieses Thema eloquent ausgespart. Ja. Da habe ich mich halt nicht reingewagt. Ja, aber das ist natürlich ein frappierender Fehler. Das ist schon richtig. Gib dir doch nochmal eine Chance und mach es nochmal. Ich habe Angst. Warum? Vor was hast du denn Angst? Was kann dir passieren? Du erzählst es mir hier in aller Öffentlichkeit. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch wirklich, stimmt. Ich habe Angst einfach. Vor dir selbst, was da alles rauskommen könnte, hochkommen Nein, könnte? Nein, weißt du, ich denke, ich habe da so viele beschissene Richtlinien von meinen Eltern mitgekriegt. Höchste Zeit, dass die revidiert werden. Höchste Zeit. In Zusammenarbeit mit einem Fachmann. Und ich kann das nicht auflösen. Nee, ich da brauchst du. Kann das für mich nicht nein, mehr aber da du alleine nicht, aber du brauchst jemanden. Und mit jemandem zusammen wirst du das können. Aber so eine Sexualtherapie habe ich mich noch nie dran gewagt, ehrlich. Weil ich weiß nicht, ob das eine Sexualtherapie sein muss. Es muss jemand Gutes sein, ausgebildeter Psychologe, Psychologin, die mit dir arbeitet. Halte ich für unabdingbar, wenn du aus deinem Leben was Gescheites machen willst demnächst. Also die Frage ist ja, weißt du, eigentlich ja auch, alle Leute behaupten, sage ich jetzt mal, ne, dass Sexualität ganz wichtig ist. Mhm. Ich mit meiner Erfahrung sage, ich glaube das nicht. Zum Beispiel. Dennoch, dennoch hast du gerade gesagt, du äußerst Unmut und du fühlst dich so nicht wohl und du vermisst auch etwas. Ja, ich vermisse aber nur deshalb nichts oder nur deshalb etwas, weil ich denke, all die ganzen um mich herum sagen ja, dass es was wäre. Ist das nicht vielleicht jetzt auch eine Ausrede, um dich... Nein, ich weiß doch gar nicht, ob ich etwas vermisse oder nicht. Ich habe es ja noch nie gehabt. Verstehst du? Aber dennoch hast du dich mit diesem Thema hier gemeldet. Sonst könntest du auch sagen, na okay, ist alles klasse, ich fühle mich wohl, Welt ist schön und ab dafür. Klar, stimmt. Brigitte, meine Psychologin hier, das ist die Petra heute Nacht. Mit der redest du jetzt nochmal. Von Frau zu Frau. Gut. Ja, das machen wir so. Ich glaube, dass die Petra mit Luise im Moment noch redet. Also geduld dich noch ein paar Minuten und dann ruft sie dich zurück. Bevor du mich an Petra verweist, möchte ich dir auch noch das sagen, ich liebe wirklich deine Sendung und ich finde, im Gegensatz zu all diesen vielen Talk-Radios und Talk-Quatsch-Radios, bist du wirklich einer, der sehr sensibel ist und das schätze ich an dir ganz immens. Danke. Und ganz besonders schätze ich an dir, weil du ja gerade gar nicht eine Frauen, also Beziehung hast. Mhm. Finde ich ganz toll. Dankeschön. Also ich finde das super, wie du dich da darstellst. Ich danke dir. Du weißt, wie ich es meine. Ja, ich danke dir sehr herzlich. Alles klar. Schönes Kompliment. Ciao. Tschüss, Brigitte. Tschüss. Ciao. Hey, ich freue mich ja immer über ältere Anrufer und Anruferinnen, so auch über Annemarie und die ist 70 Jahre alt. Hallo, das ist Domian. Ja, ich bin 70. Ja, schönen guten Morgen. Und dein? Ja, also mein... Oh, Annemarie, du musst bitte dein Radio oder dein Fernseher leise. Muss ich den Ton weg tun? Der Ton muss weg, sonst können wir gar nicht richtig reden. Ah ja. Ja, jetzt habe ich es. Ja, bitte. Dankeschön. Also, bei den Komplimenten könnte ich fortfahren, weil du auch, was noch dazu kommt, ist, dass du einfach Achtung hast, auch vor Leuten, die dir Quatsch erzählen und wie ich dir jetzt auch gleich Quatsch erzähle. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe noch nie drüber geredet. Ja. Aber es ist Folgendes. Ich hatte also bis 1996 ein wahnsinnig tolles Sexualleben. Und zwar nicht nur mit einem einzelnen Partner, sondern ich habe mich also auch gern von mehreren bedienen lassen. Das kann ich also wirklich nur solchen, die wirklich... Wir haben ja die letzten Wochen hier unser Running-Thema, nämlich Bang Gang. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen. So was hast du auch erlebt und gemacht? Ja, bis ja. Bis ins Alter von 64 oder 66? 68? Ich bin 28 geboren, 68, ja. Ehrlich? Erzähl mal, wie ging es bei dir? Also zum Beispiel, was ganz toll ist, von vorne und von hinten gleichzeitig. Annemarie. Ja, und dann habe ich mir auch rechts und links an der Brustwarze noch einer gelutscht. So. Und dann noch gestreichelt, so ganz langsam von oben nach unten. Ich liebe euch Alten da draußen. Ihr seid ja wunderbar, wirklich. Und zur Innenseite der Oberschenkel und also... Wie hast du denn diese Männer bekommen, auch in deinem dann zu höheren Alter? Also mir... Na, das habe ich eigentlich schon. Ja, es ist komisch, wenn ich es jetzt sage. Ich habe mit 17 war ich im Konzentrationslager und da bin ich vergewaltigt worden. Mhm. Der Reihe nach. Und dann habe ich mir gedacht, nimm's wie es ist. Und ich war sehr sexhungrig und habe Spaß gehabt dabei. Als du da älter warst, also. Und später, und dann bin ich eigentlich dabei geblieben. Mhm. Ja, es fällt mir jetzt sehr schwer nachzuvollziehen. Also wenn man der Reihe nach solche schlimmen Dinge erlebt hat, dass das man... Das war nicht schlimm, ich habe es akzeptiert. Mhm. Von wem wurdest du? Von wem? Ich muss sagen, das war kein Vergewaltigung, sondern das war Spaß. Im KZ? Ja, das KZ war nicht Spaß. Ja, das kann ich mir nur vorstellen. Aber die haben dann rausgebracht, dass ich Fantasie habe und dass ich sehr ansprechbar bin und dann waren die auch nett zu mir, dann habe ich zu essen gekriegt und... Also die Wächter haben dich vergewaltigt da? Oder ja, also vergewaltigt kann man nicht sagen. Ich habe auch manche angemacht, und zwar von der SS. Die waren, also ich bin kein Neonazi, ich bin Linke, sage ich offen, aber das waren die bei der SS, das waren also super Männer für das 17-Jährige, erstens schon mal die Uniform und dann stramme Kerle und viele Männer. Und deswegen warst du denn im KZ überhaupt? Ich bin Jüdin. Du bist Jüdin. Also ich respektiere, was du sagst, dennoch fällt es mir schwer nachzuvollziehen, dass du das mit Lust hast dann machen können. Ja, habe ich. Hast du. Und ich bin auch vorher von meinem Vater schon, ja, man sagt, missbraucht worden, aber es war auch kein Missbrauch, ich habe auch Spaß dabei gehabt. Ich kann es gar nicht glauben, Anne-Marie. Ja, wirklich. Du bist von deinem Vater missbraucht worden und du sagst, du hast Spaß dabei. Ich habe hier solche Horrorgeschichten schon gehört von Kindesmissbrauch. Und dann sagst du Kind, warst... Ja, ich war schon 12. Naja, nur gut, aber du warst 12. Und dann erzählst du mir, dass du im KZ warst und bist von SS-Leuten oder von wem auch immer vergewaltigt worden im KZ. Ja, das klingt mir sehr, sehr, sehr cool. Die mussten keinen Zwang anwenden. Ich hab die auch verführt zum Teil. Eben weil ich mir was davon versprochen habe und weil ich auch. Waren denn überhaupt SS-Leute im KZ? Ja, zur Absicht. Mhm. Und also bei Frauen waren meistens Frauen, aber es kamen schon der Arzt zum Beispiel in der Baracke. Das war ein Mann. Mir ist ganz unwohl dabei, wenn wir darüber reden. Weil nein, wir brauchen ja nicht mehr, wenn du... Nee, weißt du, weil es unzählige KZ-Opfer gibt, denen das widerfahren ist und die ihr Leben lang daran zu tragen haben. Und ich möchte nicht, dass das jetzt in so ein Fahrwasser kommt. Naja, man hätte es ja auch mit Lust hinnehmen können. Na, seht mal, so geht's auch. Das ist vielleicht bei mir abnorm. Das ist bei dir abnorm, ja. Ja. Ja. Dann lass uns noch mal über die Gegenwart reden. Ja. Also jetzt fragte ich dich ja vorhin, wie du dann deine Sexualpartner bekommen hast, bis vor kurzem. Wie hast du das arrangiert? Ja, wir haben so eine feste Gruppe gehabt. Und da sind ab und zu hat halt jemand noch jemand mitgebracht. Also es mussten immer viel mehr Männer wie Frauen sein. Mit Frauen wollte ich nichts zu tun haben. Waren das alles Männer in deinem Alter oder auch Jüngere? Nein, das war von Anfang 30 bis, der Älteste war 94. Bis 94. Also war es so eine private Gruppensex. Ja. Session dann immer wieder. Ja. Jetzt, du hast gesagt, bis 1996, also bis vor 3 Jahren, habt ihr das gemacht. Jetzt bist du 70 Jahre alt. Ja. Warum passiert jetzt nichts mehr? Ja, ich bin 1996 am Brustkrebs operiert worden. Und ich schäme mich jetzt einfach. Das war am Anfang, habe ich mich noch nicht geschämt, aber ich habe dann so eine hässliche Narbe und so eine braune Hautverfärbung. Und dann bin ich zu meinem Operateur und die Brust ist höher und habe gesagt, ob er es nicht richten könnte. Und dann ist der zu seinem Chef und hat gesagt, da ist eine Oma draußen, die möchte ausschauen wie eine 18-Jährige. Und das war arg dann. Und das war also der erste Hammer. Also ist es so, dass du jetzt diese Sachen nicht mehr mitmachst, weil du dich schämst aufgrund der Narben? Oder? Aber du hast beide Brüste noch. Ja, ich habe beide. Ich habe aber einen Schnitt von 2 Zentimeter und der ist eingezogen und die eine Brust steht höher. Und das heißt, vom sexuellen Bedürfnis her würdest du durchaus gerne noch. Da leide ich drunter. Ja. Ich hab zwar einen Freund, aber... Ich meine, kann man das nicht so ein bisschen kaschieren durch einen schicken BH oder Dessous? Am Anfang. Ja? Ich habe noch nie jemand was gesagt, dass ich Brustkrebs habe. Jetzt, also von denen, die es nicht gesehen haben. Und die das gesehen haben, haben gesagt, sie dürfen es nicht weitersagen. Und dann habe ich ein BH genommen und dann habe ich Lippenstift genommen und habe da, wo die Brustwarze ist, habe ich einen Kussmund drauf gedrückt. Und aber das nutzt offensichtlich nicht, oder? Doch schon, aber die wollen halt, dass ich mich auch ausziehe. Ich habe nämlich immer gestrippt und, so. Und das gefällt mir. Du bist ja schon eher auch eine schräge Nudel, ne? Ja. Lebst du alleine? Ich lebe jetzt allein, ja. Warst du verheiratet auch? Nein. Nein. Ja, wie soll das denn jetzt weitergehen? Du hast deine Bedürfnisse, deine Sehnsucht letztendlich, aber kannst sie im Moment nicht befriedigen. Ja. Meinst du denn, dass die Männer oder deine Partner wirklich da abweisend darauf reagieren, wenn sie die Narben sehen? Ja, das und es schaut also so, wie ich dreckig werde. Die Haut ist so braun, so Flecken. Dann würde ich an deiner Stelle aber nochmal einen anderen plastischen Chirurgen aufsuchen. Da muss es halt Mittel und Wege geben, dass man das wieder ein bisschen reguliert und ein bisschen ansehnlicher macht, wenn dir das so wichtig ist. Ja, das finde das schon sehr wichtig. Ja, und das ist eine Unverschämtheit zu sagen, da ist eine Oma, die will aussehen wie ein 18-Jähriger. Eine Unverschämtheit ist das. Auch alte Leute haben ein Recht darauf, so auszusehen, wie sie gerne möchten. Ja, also das ist halt, das begreifen wenige. Aber ich glaube, es gibt... Was ein alter Mensch auch eine Sexualität hat, das ist... Eben. Also, Annemarie, du bist eine pfiffige Frau und... Das muss eine pfiffige Frau und du wirst ja irgendeinen Arzt recherchieren können, rauskriegen, der dich behandelt. Da würde ich dich gerne ermutigen, dir einen zu suchen. Vielleicht kann man, es ist relativ unaufwendig, dass es so ein wenig kaschiert wird. Ja, das kennt man schon und deswegen bin ich ja auch hin. Also da wünsche ich dir viel Erfolg bei der Suche nach seinem Arzt. Und wenn es erfolgreich war, werden wir beide uns nochmal unterhalten. Ist das okay? Mhm. Denn das muss ja irgendwie weitergehen bei dir. Du kannst ja jetzt nicht verschrumpeln und vertrocknen. Das geht ja nicht. Na, schlecht. Ich bin Musikerin und ich brauche auch das zur Anregung. Na, ist mir völlig klar, ja. Ich bin Talkmaster und brauche es auch zur Anregung. Ja. Annemarie, viel Glück bei der Arztsuche. Du mal, und ich danke dir. Wir beide reden nochmal miteinander. Ich danke dir. Alles Gute. Das war wirklich toll. Tschüss, Annemarie. Danke dir. Tschüss. Was es alles gibt. Was es alles gibt, sage ich nach 4 Jahren Talkradio, immer noch. Wahrscheinlich kann man das nach 8 Jahren auch noch sagen. 1.31 Uhr und 40 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Uhr, 13 Sekunden, Radio 1 live hier und das WDR Fernsehen mit Domian, Telefon-Talkshow. Heute haben wir eine offene Sendung und das bedeutet, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, wenn ihr mit mir reden wollt. 0180-5678-111 und die Faxnummer, die lautet 0180-5678-110. Ein nettes Kärtchen habe ich bekommen von Marianne Lutz aus Burscheid. Und vorne ist ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Jetzt fällt es mir runter. Ein Zitat von Friedrich Nietzsche. Und das lautet: Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren findet, der ihn versteht. Müssen wir nachdenken, aber nicht unschlau, ne? Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren findet, der ihn versteht. Und das hat mir die Marianne geschickt, weil wir uns neulich hier über Friedrich Nietzsche unterhalten haben. Und ich bedanke mich sehr herzlich. Und die Marianne fragt noch, ob ich ihre Geburtstagsgrüße nicht bekommen hätte. Doch, habe ich bekommen. Bedanke mich auf diesem Wege auch nochmal ganz recht herzlich. Ist ja nur auch schon eine Weile her. Ihr Lieben, mit wem machen wir denn weiter? Mit Ramona. Und Ramona ist 38 Jahre alt. Hi. Hallo Domian. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Domian, mein Problem ist folgendes. Und zwar, ich bin 38, ich werde jetzt 39. Ja. Und ich habe eine fast 19-jährige Tochter. Mhm. Das Problem an der ganzen Sache ist dieses, sie kennt den Kindesvater nicht, also ihren Vater nicht, ich genauso wenig. Und du weißt nicht, wer der Vater ist? Nein. Du weißt nicht, wer der Vater deiner Tochter ist? Nein, ich muss das versuchen zu erklären. Und zwar, ich war damals 18, also nicht ganz 18. Mhm. und wurde vergewaltigt. Und Anfang des fünften Monats habe ich festgestellt, dass ich schwanger bin. Und eine Unterbrechung war es halt leider zu spät. Ramona, gehst du bitte ein bisschen näher an dein Telefon, oder? Ja, mhm. Ich sagte gerade, zu einer Unterbrechung nach 5 Monaten war es leider zu spät. Mhm. Dann hast du das Kind bekommen. Mhm. Und das war das Kind einer Vergewaltigung. Richtig. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie es zu dieser Vergewaltigung damals gekommen ist? Mhm. Also, ich war mit Freunden in einer Diskothek. Wir besuchten damals eine Diskothek. Mhm. Und ich bin dann halt eher nach Hause gegangen und wurde halt auf dem Nachhausweg vergewaltigt. Von einem fremden Mann, den du nicht kanntest? Das ist richtig. Ja. Mhm. Hat er dich mit einer Waffe bedroht? Nein, er hat mir halt, er kam von hinten, hat mir den Mund zugehalten, mhm, und dann halt ja, ins Dunkle gezogen und mich dann halt vergewaltigt. Mhm. Hattest du Todesangst? Ja, du wahrscheinlich eher. Mhm. Dieses Kind ist also gezeugt worden in und unter Todesangst. Richtig. Ja. Das hatte natürlich auch Folgen für das Kind und für mich natürlich auch. Darauf wollte ich gerade hinaus, ja. Ja, während der Presswehen hatte ich Steißlage, das Kind hatte sich gedreht. Mhm. Kam halt mit den Füßen zuerst und Nabelschnur im Hals, mhm, hatte einen Sauerstoffmangel. Hast du dir insgeheim gewünscht, dass es stirbt bei der Geburt? Mhm. Irgendwie schon, das ist richtig, schon irgendwie. Hast du dich während der Schwangerschaft vor dem, was da in dir wuchs, geekelt? Das kann ich dir nicht so sagen, ich weiß es einfach nicht, weil ich war zu jung und es, mhm, war schon zu spät, ne? Mhm. Gut, ich habe im Nachhinein, habe ich mir damals gesagt, wenn die Schwangerschaft hätte erst festgestellt worden, dann hätte ich natürlich eine Abtreibung, mhm, gemacht, das ist klar. So, es war das Kind da. Es ist nicht gestorben bei der Geburt, es war dann da, mhm, und du hast es irgendwann dann auch aus dem Krankenhaus vermutlich mit nach Hause genommen. Ja. Wie geht man dann mit so einem Kind um? Hast du es dann doch nicht als Fremdkörper aufgefasst? War dir diese Todesangstszene nicht ständig in Erinnerung? Gut, natürlich, aber ich habe mir dann wiederum auch gesagt, ich habe auch sehr viel Unterstützung von meinen Eltern erhalten, mhm, und sie haben mich auch gefragt nach dem Vater des Kindes und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wo er jetzt ist und habe auch gesagt, ich... Ach, den Eltern hast du auch nicht zu einem Verbrechen? Nein, überhaupt nicht, das weiß keiner davon, mhm, halt, nur, mhm, ich allein. Und ja, es ist total schwierig, ne? Wie lange hast du denn gebraucht? Das Kind, das Mädchen ist jetzt 19 Jahre alt. Mhm. Liebst du heute das Mädchen? Schwere Frage. Teils, teils, ja. Das heißt, es ist dir bis heute nicht gelungen, das Kind richtig anzunehmen für dich? Hm, das ist richtig. Bloß, nachdem das Kind da war, habe ich mir gedacht, das Kind kann ja nichts dafür. Mhm. Ja. Ja, das ist so eine klare, logische Überlegung. Aber das, mhm, Herz unter Umständen sagt dann was anderes, ne? Sagen wir mal, mit den Jahren habe ich es halt lieb gewonnen, ne? Kannst du oder konntest du dieses Mädchen auch als kleines Kind richtig so in den Arm nehmen, schmusen, knuddeln? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt also, wie sie dann so 2, 3 Jahre alt war und sie kam, wollte schmusen. Also es kam immer ablehnende Haltung von mir, was meine Eltern auch nicht ganz verstehen konnten. Siehst und die du? Liebe, die ich dem Kind nicht geben konnte, haben dann halt versucht, meine Eltern, mhm, zu geben. Aber es ist bei dir aufgewachsen? Ja. Es ist bei dir aufgewachsen. Siehst du in ihrem Gesicht das Gesicht des Täters? Eigentlich nicht, nein. Mhm. Wo ist das Problem, Domian, ist jetzt was? Sie fragt es massiv nach ihrem Vater, ne? Mhm. Wer ist ihr Vater? Und ich sage dann immer zu ihr, ja, boah, der ist weggegangen, wenn du noch nicht geboren wurdest. Und es war besser so, er war nicht gut. Mhm. Und ja, jetzt vor einiger Wochen sagte sie halt zu mir, ja Mama, wenn du mir nicht sagst, wer mein Vater ist, dann begebe ich mich selbst auf die Suche. Und was soll ich jetzt tun? Ich weiß es einfach nicht, ne? Was hast du ihr denn erzählt, dass sie aufgrund der Informationen selbst auf die Suche gehen kann? So, ich habe ihr gar nichts weiter erzählt. Mhm. Ich habe ihr nur gesagt, dass ich mich von ihm getrennt habe. Da war sie halt noch nicht geboren und ich habe ihn auch seit der Zeit nie wieder gesehen. Ne? Hast du irgendeinen Fantasienamen genannt? Nein. Also kann sie doch gar nicht selbst suchen. Nee, das kann sie normalerweise nicht, aber trotzdem irgendwie, wie soll ich ihr das beantworten? Mm, der ist der Vater, ne? Das ist eine schwierige Frage. Ja gut, und die Schwierigkeit wird ja noch erhöht, meine Tochter war damals 9 und sie wurde ebenfalls sexuell missbraucht, ne? Und macht das mal einem fast 19-jährigen Mädchen war klar, dass sie ein Kind einer Vergewaltigung ist und sie selber hat es mit 9 Jahren erfahren müssen, ne? Wer war das? Das war aus dem Freundeskreis, war das ein Bekannter. Ist das öfter passiert oder einmal? Das ist einmal. Der Täter wurde auch verurteilt. Mhm. Hast du das bemerkt? Hat sie es erzählt? Oder wie ist das rausgekommen? Ja, also sie kam völlig verstört. Sie hat übernachtet bei Verwandten von uns. Mhm. Und sie kam halt dann auch völlig verstört nach Haus, hat sich nicht mehr anfassen lassen, weder von mir noch von meinen Eltern. Mhm. Sehr ablehnend hat sie dann auch auf meinen Bruder reagiert. Also die Männer völlig auf den Weg gegangen. Mhm. Ramona, ich weiß nicht, was man da macht in der Situation. Auch nicht, Domian. Ich weiß es, ich denke gerade, wem ist damit gedient, wenn du jetzt die Wahrheit sagst? Eigentlich zerstörst du oder belastest du das Leben von diesem Mädchen ungeheuer, wenn du das sagst. Vielleicht so sehr, dass sie nie damit zu Rande kommt. Ja gut, das ist okay, Domian, aber ich denke mal, jedes Kind hat das Recht, wenn ein Elternteil nicht da ist, ja. Aus welchen Gründen auch immer, zu erfahren, ja, wer ja. Er ist. Ja, ja, natürlich, natürlich. Hat aber das ist ja nun wirklich ein ganz, ganz besonderer und krasser Fall. Mhm. Ich wäge jetzt gerade ab, also dir ist damit auch nicht geholfen, wenn du sagen würdest. Wir spielen mal einfach durch, wenn du sagen würdest. Oder würdest du dich besser fühlen, wenn du es ihr sagen würdest? Ja, wahrscheinlich ja, ne? Also in manchen Situationen denke ich schon, es wäre besser. Ja, du könntest dich ihr mehr erklären. Mhm. Vor allem, ich bräuchte nicht weiter mit einer Lüge leben. Aber andererseits, wiederum denke ich, dass Wunden, die halt teilweise schon verheilt sind, bei meiner Tochter, dass diese wieder dadurch aufgerissen werden. Mhm. Dadurch, was sie mit 9 Jahren erleben musste. Mhm. Ja, ja, du siehst da einen Zusammenhang, ne? Dass das wieder... Mh. Es ist natürlich auch eine ungeheure Erschütterung, wenn man selbst erfahren würde, ich stelle es mir gerade so für mein Leben vor, wenn ich erfahren würde, ich bin das Produkt einer Vergewaltigung, wenn man das dann erfährt, schon mit im Erwachsenenalter von 19, 20. Das Problem ist ja auch, Domian, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ne? Ich habe mich von meinem Ex-Partner getrennt vor einem Jahr. Und von daher habe ich auch keinen Partner, mit dem ich darüber reden könnte oder von dem ich mir irgendwelchen Rat holen kann. Mhm. Weil ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Hast du auch den Eindruck, dass der Druck zunimmt von ihrer Seite, dass sie das erfahren will? Mhm. Mhm. Hast du auch den Eindruck, dass sie irgendetwas wittert, dass da was nicht stimmt? Nein. Das nicht? Nee, das möchte ich nicht so sagen. Mhm. Mhm. Tja, ich überlege jetzt gerade nochmal über das Mädchen. Ich denke über das Mädchen nach. Wann geht es dem Mädchen besser? Geht es ihm besser, wenn sie in der Ungewissheit bleibt? Oder geht es ihr besser, wenn sie letztendlich die Wahrheit weiß? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich habe auch schon so überlegt, was so, wenn ich in die Wahrheit sage, vielleicht bricht dann für sie die Welt wirklich zusammen. Mm-hmm. Oder aber sie versucht es zu verstehen, weil sie es ja selber erlebt hat. Mm-hmm. Gut, sie war 9. Mm-hmm. Ja, das wird sie, ja, ja. Wie ist sie denn? Ist sie eher eine starke Person oder eher labil, sensibel? Sie ist schon sehr labil. Mhm. Ich muss sagen, sie ist labil, ne? Mhm. Deswegen kann ich auch diesen Druck nicht mehr länger ertragen. Den Druck, dass sie immer wieder fragt, wer ist mein Richtig. Vater? Mhm. Ist das schwierig? Sage, wenn ich jetzt vielleicht einen starken Partner an meiner Seite hätte, aber es ist es ja leider nicht. Ich überlege gerade, vielleicht wäre es, wenn es passieren sollte, wenn es gesagt wird, dass ihr das, dass ihr da nicht alleine seid, dass ihr das in Anwesenheit einer fachkundigen Person machen solltet. In Anwesenheit eines psychologischen Beraters, eines Psychologen. Und dass du vorher mit einem Psychologen auch dieses durchsprichst und dass dann vielleicht diese Dreier-Situation installiert wird. Das wäre mir, also ich möchte dir jetzt nicht so einen ganz klaren Rat geben, weil ich das für verantwortungslos halte. Ich kenne eure Verhältnisse nicht richtig, ich kenne dein Kind nicht richtig gut. Wenn du aber die Zeit hast, dich mit einem Fachmann ausführlich darüber zu unterhalten, der dir auch noch gezielte Fragen stellen kann zu deiner Tochter und der es dann für gut befindet, dann kann man es in aller Ruhe vielleicht dann in dieser Dreiergruppe machen. Das wäre vielleicht eine Idee. Weil mir ist... Ich muss sie erst mal dazu bekommen, weißt du, dass sie mit mir so chillen geht, weil... Das würde sie schon machen, also wenn... Glaube ich nicht. Meinst du nicht, wenn du sagst, sie ist sehr, sehr skeptisch, sehr misstrauisch, gerade was jetzt auch Ärzten gegenüber... Mhm. Dann meinst du nicht, du könntest sie locken damit, dass es um den Vater geht und dass es da etwas zu besprechen gibt, was du nicht alleine mit ihr besprechen möchtest? Ja, gut, aber klar, aber du musst das auch mal so sehen, sie geht da vielleicht mit Erwartungen ran, ja, jetzt erfahre ich, wer ist mein Vater, wie kann ich ihn finden, wie sieht er aus, was kann ich interessen? Und dann auf einmal weißt du dieses also, ja, deshalb sagte ich ja, dann ist es gut, wenn da ein Fachmann dabei ist. Und nicht, dass du dann das alleine zu tragen hast, je nachdem, sollte sie wirklich zusammenbrechen. Also mir ist auch schon einleuchtend, dass du sagst, für dich wäre es einfacher, dann mit ihr umzugehen. Vielleicht würde eure Beziehung eine bessere und neuere, eine bessere und neue Qualität bekommen, wenn die Wahrheit ausgesprochen ist. Vielleicht kannst du viel freier, vielleicht kannst du sie mehr lieben dann. Es könnte sein. Wenn du ihr genau alles erklärst, warum du immer so distanziert warst zu ihr. Ja gut, ich meine, mit den Jahren habe ich sie ja auch lieben gelernt. Ne? Weil ich mir immer wieder gesagt habe, das Kind kann nichts dafür. Sie ist da und ja. Also ich finde das ein ausgesprochen schwieriges Problem. Man möchte das auch nicht jetzt in 10 Minuten hier im Fernsehen, im Radio mal... Nein, ich möchte bitte, Ramona, dass du auch mit meiner Psychologin jetzt nochmal sprichst. Ich frage mal in die Regie, ob die Petra frei ist. Ist sie frei? Ja, also im Moment noch nicht, Ramona, aber du wirst auf jeden Fall heute in 10 Minuten oder so von der Petra angerufen. Ja. Und es ist interessant, ihre Meinung eben als Fachfrau auch nochmal mit einzubeziehen. Ja. Ja? Okay. Ich hoffe, dass es eine gute Entscheidung werden wird. Wie auch immer sie ausfällt. Ich sagen, wie auch immer. Wie auch immer ist es schwierig. Ich lasse es dir wissen. Wollte ich wissen, ja? Bitte? Ich lasse es dir wissen. Ich wäre dir sehr dankbar, ja. Sehr dankbar, weil das ist sehr kompliziert und vielleicht sind doch der eine oder andere von unseren Zuschauern und Zuhörern auch in einer ähnlichen Situation und überlegen jetzt auch, wie soll ich mich verhalten? Na gut, es ist halt eben doch das Dumme, dass ich ganz allein bin. Wenn ich jetzt, wie gesagt, schon einen starken Partner hätte, dann wäre das vielleicht kein Problem. Ja. Also du legst auf, wir rufen dich nochmal an und ich höre von dir nochmal. Okay, Domian, ich wünsche dir noch alles Gute. Alles Gute dir auch, Ramona. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Rolf. Rolf ist 61. Ja, moin moin, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Rolf. Schönen guten Morgen. Das geht um das Thema letzte Woche Kakerlaken. Letzte Woche Kakerlaken? Ja, du hattest ein festes Thema und da rief eine Frau an und die hat Kakerlaken in der Wohnung. Genau, es ging um Schlafprobleme und die konnte nie schlafen, weil es Kakerlaken gab. Ja, und sie wollte ausziehen aus dieser Wohnung und eben umziehen. Ja. Also das kann sie getrost so vergessen, wie sie das vorhat. Warum? Was muss sie machen? Sie darf keine Möbel mitnehmen. Warum? Ja, weil da die Kakerlaken drin sind. Auch wenn man die Möbel abwischt und wenn keine Ritzen und Fugen... Ja, geht nicht. Die Kakerlake, die geht überall rein in die kleinste Ritze und setzt da ihre Eier ab. Also und die Gefahr besteht, dass man die Eier mittransportiert. Genau. Wenn man auch gar kein Tier sieht, ne? Ja, genau. Und auch im Zeug. In der Kleidung. Genau. Das heißt also, dieses Mädchen muss die gesamte Wohnungseinrichtung hinter sich lassen. Ja, oder sie muss sich eben an die Behörden wenden. Das ist das Gesundheitsamt, ne? Und wo man auch zu verpflichtet ist, man muss, wenn man Ungeziefer hat, muss man das den Behörden melden. Muss man den Behörden melden. Nee. Jetzt redest du wie ein Fachmann. Woher weißt du das alles? Ja, ich bin 40 Jahre zu See gefahren. Ein Seemann. Ja. Und da hattet ihr vermutlich an Deck oder auf den Schiffen mit Kakerlaken zu tun. Ja, aber einige Schiffe, ja. Wo bist du hingefahren? In welchen Regionen der Welt warst du? Überall. 40 Jahre lang? Ja. Und es ist folgendermaßen. Die Kakerlake hat nichts irgendwie mit Dreck zu tun. Absolut überhaupt nicht. Wo sie ist und wo sie eingeschleppt worden ist, man trägt sie mit der Kleidung oder mit sonst irgendwelchen Dingen, trägt man sie an Bord oder man trägt sie ins Haus. Und da bleibt sie dann. Wie habt ihr das denn gemacht? Dann kommt ihr von euren Kakerlaken durchseuchten Schiffen nach Hause, nach Hamburg oder wo immer ihr angelegt habt. Richtig, ja. Ja, und dann? Wir sind ja in Urlaub gegangen, abgemustert oder so. Da bestand ja die Gefahr, dass du es dann mit zu dir nach Hause nimmst. Ja, da hatten wir einen bestimmten Trick, mein Vater und ich, der fuhr auch. Das Zeug kam sofort auf den Balkon. Mhm. Wir hatten ja Seesäcke oder Koffer. Mhm. Und dann kam das Zeug auf den Balkon und dann hat Mutter das sortiert, mhm. was man reinigen kann mhm. und das, was man waschen kann. Mhm. Und das, was gewaschen wurde, wurde dann eben heiß gewaschen mhm. und das können die Eier nicht überstehen. Ach so. Wie viel Grad muss es mindestens sein, damit die Eier abgetötet werden? 90. Doch, 90 Grad. Also eine leichte Buntwäsche von 60 Grad nutzt nichts. Nee. Das überstehen die ganz locker. Mhm. Aber bei euch ist es immer gut gegangen? Du hast nie welche mit eingeschleppt ins Haus? Wir haben nie Kakerlaken mit ins Haus geschleppt, mhm. nein. Und das andere, was man eben nicht waschen kann, was gereinigt wurde, das kommt ja in eine chemische Wäscherei, das können die auch nicht ab. Das können die auch nicht ab. Nein. 40 Jahre zur See, dann hast du wahrscheinlich Horrorsachen erlebt mit Kakerlaken, oder? Ja. Erzähl mal. Westafrika, bei Würmern, da war das zum Beispiel so, da hatten wir nicht die Kakerlaken, die Kakerlaken hatten uns. Mhm. Und wenn man dann vom Wache kam nachts, ging ich 12-4 Wache, mhm. und dann hat man Hunger und dann ging man in die Messe und das Brot Chab aufgemacht und das Brot genommen und dann aufgeschlagen auf den Tisch, damit die Kakerlaken abführen. Ja. Hast du dich geekelt? Oder zum Anfang ja, aber nachher nicht mehr. Gewöhnt man sich dran? Ja, gewöhnt man sich. Wie ist das so in der Kajüte? Auch. Wie ist es so in der Kajüte, auf den Schlafplätzen? Da waren sie auch. Ja, überall. Das heißt, wenn du nachts im Tiefschlaf warst, konnte es passieren, dass sie überall über dich rüberkrabbelten. Ja, sicher. Aber die beißen nicht. Die beißen nicht und die übertragen auch keine Krankheiten, ne? Oder? Nein, das kann ich dir nicht hundertprozentig mhm. Sagen, das weiß ich nicht. Ich habe einen Matrosen habe ich erlebt, der gebissen wurde. Der ist richtig gebissen worden von denen. Ja, es ist aber eher selten, ne? Ja, ich habe es nur bei denen erlebt. Ist der erkrankt danach? Nein. Nein, das nicht. Der ist nicht erkrankt. Mhm. Was Wanzen ja machen, Wanzenbeißen. Mhm. Ja. Habt ihr denn gegen die Kakerlaken auch etwas unternommen oder habt ihr sie einfach? Ja, und das ist eben das Problem, was diese Frau hat. Das Problem ist, dass man kann sie begasen. Mhm. Aber die Begasung muss nach 3 Wochen wiederholt werden, mhm. weil die Eier diese Begasung überstehen. Ja, hundertprozentig. Ja. Mhm. Das heißt, habt ihr an Bord die Kakerlaken auch begast? Ja, was natürlich auch im finanziellen. Klar. Mhm. Für die Reederei einen finanziellen Verlust. Mhm. Also im Klartext kann man sagen, dass du fast deine ganze Zeit, während du auf See warst, mit Kakerlaken hast leben lernen. Ja, eigentlich nur in den Tropen, nicht? Nur in den Tropen, mhm. Eigentlich nur in den Tropen. Nicht? Aber gut, ich könnte mir auch vorstellen, wenn die einmal an Bord sind, ein Schiff hat so viele tausend Ritzen und Fugen überall, genau. dass du die immer hast, ne? Ja, genau. Und das ist hier, sie wohnte, so wie ich das gehört habe, sie wohnte in einem 5 Stockwerk. Genau, ja. Mhm. Und die sitzen in sämtlichen Versorgungsleitungen. Mhm. Nicht nur sie hat die Kakerlaken gehabt. Das ganze Haus ist verseucht. Also ist eine eklige Angelegenheit, auch wenn du es schon gewohnt bist. Du hättest sie auch nicht gern zu Hause bei dir. Nein, um Gottes Willen. Wenn du einmal hast, die wirst ja nicht wieder los. Tipp an das Mädel, falls ihr noch zuhören genau. sollte. Alles letztendlich hinter sich lassen und am besten noch die Behörden benachrichtigen. Ja, das muss man. Man ist gesetzlich verpflichtet dazu, das zu machen. Weil die können einem dann noch wieder Tipps geben, wie man sich am besten verhält. Ja, vielleicht hört die Dame ja zu. Ja. Und dann würde ich ihr raten, sofort zum Gesundheitsamt zu gehen, damit da was unternommen wird. Mhm. Also das mit den Möbeln und so, das kann sie wirklich vergessen. Ja. Heikles Thema. Ich danke dir für deinen Anruf und für den Tipp, Rolf. Domian. Alles Gute. Schönen Dank auch. Tschüss. Und viel Erfolg für deine Sendung. Ich danke dir sehr vielmals. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit André. Und André ist 14. Ja, hallo. Ja. André, du musst doch pennen um die Zeit, Mensch. Na, ich bin morgen nicht zur Schule, weil ich mit meinem Vater hatte ich auf Samstag, Sonntagabend hatte ich Schlägerei. Eine Schlägerei? Aber ich nicht mit meinem Vater. Wir waren in der Wirtschaft, ne, weil ich da schlaf, weil ich habe meine Mutter und mein Vater sind getrennt. Mhm. Am Wochenende schlafe ich da manchmal. Bei deinem Papa? Ja. Mhm. Ja, und dann wollten wir noch für 1 oder 2 Stunden rausgehen ein bisschen, ne. Mhm. Dann waren wir in der Wirtschaft, haben wir uns auch ein bisschen gut unterhalten und so. Mhm. Ja, und dann wollten wir nachher rausgehen und dann packt mich auf einmal so ein Opa an den Kragen, ne. Und da habe ich den auch so weggeschubst, ne. Was soll das, habe ich gesagt. Mhm. Mein Vater kam an, der hat dann gesagt, was soll das, meinen Sohn anzupacken, ne? Mhm. Ja, und dann lag ich auf einmal auf dem Boden. Und mein Vater, den habe ich erst gar nicht dann gesehen. Und dann hat er mich den ganzen Gesicht zerkratzt, die Nase habe ich gebrochen. Moment. Ja, und dann... Verstehe nicht, der Opa hat dich angepackt. Ja. Und du hast den zur Seite geschoben, den Opa. Ja. Und das hat dein Vater gesehen. Ja. Und dein Vater hat auch zu dem Opa gesagt, hier, was fassen Sie meinen Sohn an? Ja. Ja, und dann, da waren ja noch 4, 5, 6 Mann, die auf meinen Vater draufgegangen sind. Ja. Ja, und dann... Wieso hast du dich dann mit deinem Vater geschlagen? Ne, ich habe mich mit meinem Vater geschlagen. Der Opa, der hat mich ja angepackt, ne? Mhm. Da habe ich den ja zur Seite geschubst. Mhm. Ja, und dann ist mein Vater, hat gesagt, warum packst du meinen Sohn an? Mhm. Da weiß ich noch. Und dann lag ich auf einmal auf dem Boden. Und bei meinem Vater sind mit sicher so 4, 5 Mann auf den draufgegangen. Ach so, ich habe gedacht, dass du mit deinem Vater einen Konflikt hattest. Nein, mit meinem Vater habe ich keinen Konflikt. Also du und dein Vater, ihr seid zusammengeschlagen worden von anderen Leuten? Ja. Ja. Deswegen wissen wir auch nicht. Und dann bin ich nachher aufgewacht. Ja. Weil ich, dann hat er mir ganz das Gesicht zerkratzt. Das habe ich noch mitgekriegt, alles, ne? Da war ich voll am Bluten und so. Wer hat das Gesicht zerkratzt? Ja, der Opa. Der Opa. Ja. Ja, und dann sind wir nachher, wollte ich nachher rausgehen ganz schnell, ne? Mhm. Da lag mein Vater halt auf dem Boden. Mhm. Alles ganze Gesicht am Bluten, Platzwunden, alles. Und da waren noch ein paar andere Männer hinzugekommen. Ne, die waren ja alle schon weg. Ja, aber durch die war das passiert, ne? Ja, durch die ist das passiert. Mhm. Wie schwer ist dein Vater verletzt worden? Ja, der hat eine Gehirnerschütterung. Ja. Und zweimal genäht ist er geworden. Mhm. Im Gesicht? Ja, im Gesicht. Ja. An den Augenbrauen und hier dazwischen über dem Mund da. Ja, ne? Und bist du im Krankenhaus auch behandelt worden? Ja, ich wollte eben weiter erzählen. Mhm. Ja, und dann war da so eine Frau dann, ne? Er hat gesagt, der Krankenwagen ist gerufen worden, hat er einfach gesagt, ne? Mhm. Dann habe ich meinen Vater da rausgeschleppt, ne? Mhm. Weil ihm keiner geholfen hat und so. Mhm. Und dann wollte er erstmal gucken, ob der noch am Leben ist, weil ich das dann nicht wusste und so. Mhm. Da habe ich voll Angst gekriegt und so. Mhm. Und dann habe ich gesagt, der soll da liegen bleiben, der konnte sich ja wieso nicht bewegen, der hat nur die Augen verdreht ein bisschen und so komisch. Dann bin ich schnell zum Taxi hingerannt, da habe ich gefragt, was ich jetzt machen soll, weil mein Vater da liegt auf dem Boden. Der hat auch ein ganzes, ganzes Gesicht auch, alles. Mhm. Bluten und so. Da habe ich ihn gefragt, was ich das machen soll, weil ich Schlägerei da hatte da in der Wirtschaft. Mhm. Seid ihr denn dann ins Krankenhaus gefahren beide? Ja, ja. Und dann, ja, ich wollte eben sagen. Ja, und dann sind wir, da habe ich gefragt den Taxifahrer. Mhm. Dann hat er gesagt, der Krankenwagen ist ja schon gerufen. Und hat gesagt, ja, was soll ich denn erst machen? Soll ich erst warten oder soll ich erst gehen? Dass sie in den Taxi reinsteppt, mein Vater, dass du mich nach ihm hinbringst, nach Hause. Ne? Mhm. Er hat gesagt, na, ich würde lieber im Krankenwagen. Dann habe ich gewartet, dann kamen die ersten 15 Minuten. Ja, und dann kam noch auch die Polizei und so. Da haben sie die angehalten. Einer wollte schon abhauen, der mich da verprügelt hat. Ach so, dieser Opa war noch da? Ja, und die anderen ja auch. Die waren aber in der Wirtschaft. Ach so. Und der andere wollte schon abhauen, da kam die Polizei, aber dann haben sie festgehalten. Genau, sind die jetzt von den Polizisten festgenommen worden? Ja. Alle? Ja. Bist du denn, das war meine Frage vorhin, auch im Krankenhaus noch verarztet worden? Ne, ich hatte ja nichts. Ich hatte ja nur meine Nase gebrochen, die haben aber nicht geröntgt. Ich war erst heute erst beim Arzt. Mhm. So, jetzt bist du im Moment noch bei deinem Vater? Ne, ich bin jetzt wieder zu Hause. Aber bist du ein bisschen angeschlagen und gehst deshalb nicht zur Schule morgen? Ja, ich kann jetzt die ganzen 2 Wochen, die Woche jetzt wieso und dann habe ich ja wieso frei. Dann sind Osterferien, ja. Ja, dann hatte ich ja wieso frei. Schock, ne? Hast du, oder? Ja, glaube ich. Hast du richtig Schiss gehabt währenddessen? Ja. Mhm. Was sagt dein Vater zu der ganzen Aktion? Ja, wir wollten jetzt auch eine Anzeige machen dagegen, und so, weil die ja ohne Grund gemacht. Mhm. Und dann hat mein Vater heute noch bei dem Piet angerufen und gefragt, was das da richtig los war und so. Mhm. Ne? Und der Piet wollte auch eine Anzeige gegen uns machen. Mhm. Gegen euch? Ja, weil der Gastwirte da war, noch, wie das heißt. Mhm. Also... Natürlich solltet ihr Anzeige erstatten, wenn die euch da zusammengeschlagen haben. Ja, wir gehen auch morgen zur Polizei. Ja, also so kann es gehen, ne? Man kommt ganz normal aus der Kneipe raus und schon hat man einen in der Fresse, ne? Ja. Ja. Aber es ist ja noch ganz gut gegangen. Es ist nicht ganz schlimm ausgegangen. Ich hätte viel übler enden können, das Ganze. Ja. Ich wünsche dir gute Besserung und grüße deinen Vater herzlich von mir. Ja, und ich wollte fragen, ob ich wohl ein Autogramm kriegen könnte. Kannst du haben. Wir rufen dich gleich nochmal zurück und notieren dann deine Adresse. Ja. Lieber André, alles Gute. Ja. Schöne Grüße an den Vater. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Markus Liebetanz. Morgen sind wir auch wieder da, ausnahmsweise mal Dienstag wieder mit einer offenen Talk-Radio-Sendung, also kein vorgegebenes Thema. Ihr könnt mich ganz einfach morgen anrufen, so wie heute auch. 1 Uhr Radio 1 live, der Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche eine schöne Nacht. Bis dann. Ciao.